Herren, wir sind für euch unerreichbar. Weit weg wie ein Stern, weit weg wie ein Stern. Ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haltet euch von uns fern. Ich rap die Zeilen und schreib aus Liebe zu Musik. Scheiß auf was die anderen sagen, ich bin eins mit dem Beat. Denn jede Zeile hier stammt tief aus meinem Herzen. Nach einem Diss-Tracks hinten seh ich meine Feinde an wie Kerze. Ich bin kein Hater, weil ich andere Rapper schlecht kritisiere. Ich sag nur meine Meinung, denn deutsche Rapper gibt es viele. Ja, es gibt viele, doch nur wenige, die's drauf haben. Denkst du, ich rap aus Langeweile, Mann, ich will hiermit was aussagen. Ich bleib bei dabei, denk mir nicht irgendeine Pisse aus. Ihr macht zum Beispiel mit der Gangster Scheiße, weil es sich verkauft. Bei jedem von euch sieht das Wort heu auf der Stirn. Und die Scheiße geht durch dein Ohr direkt in dein Hirn. Ich nehm die Zeit und die Worte, die ich rappe, denn sie helfen mir, den ganzen Alltag zu vergessen. Ich rapp den Part und halt mich über was hier. Ihr seid nichts gegen mich, würd mal sagen, PGH, ihr Bastards. Ihr kriegt uns nicht unter, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ich mach das für die Leute, die den Sinn davon verstehen. Für die, die seit dem ersten Tag wie ich dahinter stehen. Vor ein paar Jahren hatte ich davon keine Ahnung. Und jetzt schau mich an, das zweite Album ist in Planung. Oh Mann, das hätte ich selbst nicht gedacht, doch es ist krass. Wie es sich entwickelt hat, es laufen Zeilen durch meinen Kopf. Wenn der Beat läuft und ich bin Bars wie ein Kind mit seinem Spielzeug. Meine Feinde beachte ich mit keinem Blicken, weil ich weiß, meine Gegner sehe ich von alleine ficken. Ja, ich komme aus dem Ghetto, ich komme aus der Unterschicht. Doch das ist ein Garant dafür, dass ihr mich nicht unterkriegt. Und damals gesagt und damit nicht gelogen. Der Junge aus der Platte bringt Deutschrap nach oben. Ja, ein Junge aus der Platte, ein Junge aus dem Ghetto. Aus besonderem Holz geschnitzt wie der Junge von Geppetto. Ihr kriegt uns nicht unter, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Wir sind wie wir sind und wir rappen mit Herz. AMO Deluxe, wir sind die Väter des Herrn. Das hier ist Ostmucke, Uckermark, dreht an den Bass. Lass ihn uns spüren, Alter, glaub mir, denn wir haben die Kraft. Schiebt euren Scheiß mal beiseite. Ich sagte, seid jetzt mal leise und passt euch an, denn wir regeln das auf unsere Weise. Sind auf dem Boden geblieben, bei unseren Hosen geblieben und stehen für die Dinge, gerade Leute, die wir hier biegen. Schau aus dem Fenster, siehst du diese Türme im Kiez? Graue Plattenbauten, bei den Menschen nicht sehr beliebt. Hier gibt es viele Kanaken, vor allem Türken und Russen. Doch wir sind, wie wir sind, hier braucht keiner aufmucken. Ich sage nicht, dass ihr mich unter coole Rapper findet und ich präsentiere nicht dieses Rapper-Sinnbild. Doch ein steht fest, ich mache das aus Liebe zu Musik. Und falls ich sterbe, spielt bei der Beisetzung diesen Beat. Ihr kriegt uns nicht unter, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns nicht unter, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Filter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haltet euch von uns fern. Nature's AMO, wir sind die Väter des Herrn. Wir sind für euch unerreichbar, weit weg wie ein Stern. Weit weg wie ein Stern, ihr könnt noch viel von uns lernen.